5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Warum haben wir bisher kein Foto der ganzen Erde gesehen? Well, it is a spaceship. Die Erde ist ein Raumschiff. Sie gleitet durch das Universum aus eigener Kraft, mit eigenem System. Und offenbar ist es das Mindestsystem. Wir benötigen alles davon. Wir brauchen die Erde ganz. Es veränderte alles. Die Umweltbewegung entstand 1970, direkt nach den ersten guten Fotos der Erde mit dem Mond im Vordergrund. Erst das Apollo-Programm und dann der Whole Earth Catalog. Die ganze Erde, das war der Bezug. Okay. Here's the opening passage. I love this. The das purpose. Hier ist die Einleitung. Die gefällt mir sehr. Und hier ist das Ziel. We are as gods and we might as well get good at it. Wir sind wie Götter und wir können genauso gut werden. That's just a beautiful opening sentence. Crazy, but beautiful. Die Hippies und der Cyberspace. Ein Feature von Martina Groß. When I was young, there was an amazing Als ich jung war, gab es ein großartiges Buch. Den Whole Earth Catalog. 30 Millionen YouTube-Klicks für eine Ansprache. Die Rede des Apple-Gründers Steve Jobs 2005 vor Studenten der Stanford University. Von einem namens Stuart Brand in Menlo Park. Der hatte den Katalog herausgebracht. Mit einer gewissen Poesie. Das war Ende der 60er, noch bevor es Personal Computer und Desktop Publishing gab. Alles entstand mit Hilfe von Schreibmaschine, Schere und Polaroids. Eine Art Google als Paperback, 35 Jahre vor Google. Es war ein idealistisches Projekt, prall gefüllt mit tollen Arbeitsmitteln und großartigen Gedanken. Die Welt verändern. Dafür arbeiten die Menschen. Was können wir tun, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen? Wir versuchen, Werkzeuge für die Menschen zu schaffen. Meine Lebensaufgabe ist es, die Welt offener zu machen, sie in Verbindung bringen und den Menschen die Kraft geben zum gegenseitigen Austausch. Informationsaustausch, Stärkung der Bürgerrechte, Stärkung der Frauenrechte. Wir sollten uns über höhere Ziele definieren. Und wenn uns Technologie dazu verhilft, diese Ziele zu erreichen. Eine schöne Vorstellung, die Ex-Google-Chef Eric Schmidt da hat. Die Lösung politischer und sozialer Probleme durch digitale Technologien. Mir fehlt der kalifornische Glaube. Oder der kalifornische Optimismus? Mein Skeptizismus ist zu groß, um an digitale Medien als Instrument der Befreiung zu glauben. Mehr als 20 Jahre nach dem Ausruf der digitalen Revolution bin ich nach Kalifornien gereist, um zu verstehen, warum Technologie hier immer noch als Allheilmittel propagiert werden kann. Die Geschichte Kaliforniens und der San Francisco Bay ist von zwei großen Mythen geprägt. Zum einen ist es die Frontier, das Grenzland. Auch als Gebiet, wo alles möglich scheint. Reichtum und Fortschritt. Zum anderen ist es die Gegenkultur der 60er und 70er Jahre. Die Demonstrationen in Berkeley, die Happenings im Golden Gate Park, Love and Peace, Drogen und Landkommunen. Seit den 80er Jahren locken die Versprechungen der digitalen Hightech-Industrie. Outlaws als romantische Aussteiger? Romantische Aussteiger als Techies? Der Medienwissenschaftler Fred Turner hat sich mit diesen Widersprüchen beschäftigt. Hello. Hi, Martina, come on in. Wir sind in seinem Büro an der Stanford University verabredet. Well, yeah, so I had a moment of deep culture shock in the late 1990s. Ende der 90er hatte ich einen schweren Kulturschock. Ich hatte ein Buch geschrieben über den Umgang der Amerikaner mit dem Vietnamkrieg. Und da standen Computer für alles, was in den USA während des Kalten Kriegs falsch lief. Computer verkörperten das Militär. So in the late 1990s, actually 96, I went to graduate school for a PhD in California. I moved from Boston to California. 1996 zieht Fred Turner nach Kalifornien. Da entdeckt er das Magazin Wired, eine Computerzeitschrift. And there was Stuart Brand, who I always thought was a counterculturalist and an anti-war counterculturalist. Und da stieß ich auf Stuart Brand, von dem ich immer dachte, er gehöre zur Gegenkultur und sei Kriegsgegner. Und der bewarb nun Computer als Werkzeuge gegen kulturelle Veränderung. Ich dachte, Moment mal, was ist denn hier los? Dann guckte ich Wired genauer durch und sah, viele der Autoren und Redakteure waren schon seit 30 Jahren zusammen. Stuart Brand. Geboren 1938 in Illinois, als Sohn eines Werbefachmanns. Studium der Biologie in Stanford. Hat ein Gespür für Neues und ein Talent für griffige Slogans. Multimedia-Künstler, Hippie-Avantgardist und, wie Fred Turner ihn bezeichnet, Netzwerkunternehmer und Akteur der Gegenkultur. Now, Stuart Brand was a somewhat. Stuart Brand war eine ziemlich geradlinige Persönlichkeit. Ist es immer noch. Er lebt ja noch. Sehr scheu, ein wenig aristokratisch. Aber damals war er in San Francisco, nahm LSD und erforschte die Gegenkultur. Er entwickelte Lightshows zum Tanzen und für das, was man Acid-Test nannte. Das war, bevor LSD illegal war. Man traf sich, nahm LSD, und dazu gab es Lichter und Musik. Das machte er. In diesem Sinne war er eine Art Techniker. Ich treffe Lee Felsenstein an der Bahnstation in Menlo Park. Nur eine Haltestelle von Palo Alto und der Stanford University entfernt. Lee war aktiv am Free Speech Movement in Berkeley beteiligt. Aber als Student der Ingenieurwissenschaften war er da eine Ausnahme. Er ist ein früher Hacker. Ich stelle mir unter Hackern entweder blasse Nerds oder verwegen aussehende junge Männer vor. Lee ist Mitte 60, trägt eine Baseballcap und ein weißes T-Shirt mit einem Cartoon darauf. Der kleinwüchsige, genialische Elektroingenieur und Erfinder Charles Proteus Steinmetz, Anfang des 20. Jahrhunderts Vorsitzender der amerikanischen Ingenieursvereinigung, legt den Hebel einer riesigen Maschine um. Wird sie funktionieren? Oder explodieren. Darunter steht Homebrew Computer Club. Bei seiner Gründung 1975 hier in Menlo Park war Lee Felsenstein eines seiner ersten Mitglieder. 10 Jahre zuvor war die Kleinstadt, neben Berkeley und San Francisco, ein wichtiger Ort für die Gegenkultur. This used to be the Portola Institute, which is where Stuart Brand. Das war das Portola Institute, wo Stuart Brand seinen Whole Earth Katalog herausbrachte. Die erste Ausgabe erschien 1968. Es heißt, Stuart Brand habe auf einem LSD-Trip eine Offenbarung gehabt, in der er ein Bild der Erde vom Weltraum aussah. Und er forderte die NASA auf, das Foto zu veröffentlichen. 2 Jahre später war es soweit. Es war auf dem Cover des ersten Whole Earth Catalogs. Und das ist unser Raumschiff Erde, das seit 2 Millionen Jahren Menschen an Bord hat, ohne dass sie wissen, dass sie an Bord eines Schiffes sind. Sie hier eingeschlossen. Aber sobald sie das begreifen, verändert sich alles. Buckminster Fullers Vorträge sorgen in den 60er und 70er Jahren für überfüllte Säle. Die Erde als Verkehrsmittel durchs All. Und jeder, der mitreist, ist mitverantwortlich. Die Erde als einzigartiges, universales, ökologisches System mit endlichen Ressourcen. Das Konzept vom Raumschiff Erde und ihr Bild, aufgenommen aus dem Weltraum, stehen am Anfang einer breiten Umweltbewegung. Fuller vertritt die Ansicht, es gäbe genug Ressourcen für alle auf der Welt. Sie seien nur schlecht verteilt. Die Idee war, vorhandene Industrieprodukte zu nehmen und für persönlich Sinnvolles zu nutzen, um auf diese Weise Ressourcen umzuverteilen. Hippies nahmen ihn sehr ernst. Seine geodätischen Kuppeln waren die wichtigste Bauform in den Landkommunen. Die Vorstellung, industrielle Technologie umzunutzen, wurde zur Taktik der Gegenkultur. Für Künstler, später für Punks, für viele. Gleichzeitig brachte er eine sehr technokratische Fantasie in die Gegenkultur, die besagte, pass auf, die Regierung erledigt ihre Aufgaben nicht, also müssen wir industrielle Technik für die Aufgaben nutzen, die uns wichtig sind. Diese Haltung ist im Silicon Valley heute weit verbreitet. Mit dem Foto aus dem Weltraum, ermöglicht durch Technologien der NASA und umgedeutet durch die kalifornische Gegenkultur, ist die globale Perspektive nicht mehr allein den Göttern vorbehalten. Den Göttern von Regierung, Wirtschaft, Bildung und Kirche. Access to any tools, in effect. And that became Stuart Brand's slogan, access to tools. Zugang zu allen Werkzeugen, das wurde Stuart Brands Slogan. Der Whole Earth Catalog veröffentlichte Texte von und über Buckminster Fuller und von anderen Sozialkritikern, vor allem über Technologie. Sie vertraten die Ansicht, man braucht Technologie, aber man muss sie kontrollieren. Und dafür muss man sie kennen. Also stellte Brand Technologien vor, die er für geeignet hielt. Das hat viele Leser begeistert. Mich auch. It began to attract a lot of people, readers and so forth, including myself. Again, I was in the thrall of Buckminster Fuller, who. Ich war regelrecht gefesselt von Buckminster Fuller, der die Idee vertrat, dass man die Natur des Menschen nicht ändern könne. Wenn du aber menschliches Verhalten ändern willst, befass dich nicht mit Politik, befass dich mit Werkzeugen. Neue Werkzeuge schaffen neue Gewohnheiten. Und bessere Werkzeuge, bessere Gewohnheiten. Years and years of driving around in these crazy painted buses. Anfang der 60er Jahre nimmt Brand an LSD-Experimenten im Veterans Administration's Hospital in Menlo Park teil, sowie tausend andere. Militär und FBI interessieren sich für die Wirkung von LSD als Wahrheitsdroge oder zur Steigerung der Kreativität. Can you pass the acid test? Bestehst du den Acid Test? And this song is that arc of lights. Wavy Gravy, Sozialaktivist, Gründer der Hippie-Kommune Hog Farm und Clown. Wenn er lacht, wird seine obere Zahnreihe sichtbar, in den Farben des Regenbogens. Er ist Ende 70 und geht am Stock. Ein Rückenleiden von all den Polizeiknüppeln, sagt er. Mitte der 60er Jahre war Wavy Gravy mit der Künstler- und Drogenaktivistengruppe Merry Pranksters auf Tour, die in einem bunt bemalten Schulbus durch die USA fuhren, um Happenings zu veranstalten, bei denen sie sogenannte Acid-Tests durchführten. LSD-Probiersessions für alle. Deep down in the garden of your heart. I remember getting on the microphone and talking to the people and saying, ich weiß okay, noch, pay attention here now. Ich ging ans Mikrofon und sagte den Leuten, okay, pass auf, hier, das tolle Zeug rechts ist das elektrische tolle Zeug. Und das tolle Zeug links ist für Kinder. The Kool-Aid on the right, the electric Kool-Aid. The Kool-Aid on the left. For the kids, and I did this maybe 20 times. Das habe ich 20 Mal gemacht. Und die Leute tanzten stundenlang zu Grateful Dead. Dann gingen sie von der Tanzfläche runter, nahmen 200 Mikrogramm und dann fingen alle an, wegzuschmelzen. And so everybody started melting down. Hate Street, Ecke Ashbury Street. Zehntausende junge Amerikaner zieht es in diesem kurzen Summer of Love in das überschaubare Hippie-Ghetto von San Francisco. Die fragile alternative Infrastruktur bricht schnell zusammen. Für viele wird die Drogenerfahrung nicht zur erhofften Gemeinschaftsreise, sondern zum Trip in die Isolation. Stuart Brand zieht nach Sausalito, auf die andere Seite der San Francisco Bay, wo er bis heute auf einem Hausboot lebt. And he noticed that there were people going out, we're going across this way. Er merkte, dass es Leute gab, die wegzogen, um auf dem Land Farmen aufzubauen. Kommunen. Zurück aufs Land. Aber alle waren sie aufgewachsen als Angehörige der städtischen Mittelschicht. Sie hatten keine Ahnung vom Landleben und was man dazu braucht. Urban people by upbringing and did not know anything about rural life and what you require. Von 1966 bis 1973 entstehen zwischen 2.000 und 6.000 Kommunen in den USA. 100.000 junge Amerikaner sind auf der Suche nach Freiräumen für ein selbstbestimmtes Leben im Einklang mit der Natur. Eine Völkerwanderung. Now, if you were headed back to a commune, also, wenn du in eine Kommune willst, aufs Land, auf eine Farm, was würdest du da brauchen? Einen Schlauch vielleicht? Oder einen Traktor? Aber so etwas war im Whole Earth Catalog nicht zu finden. Da wurden Bücher beworben, Computer, Ideen. Im Grunde also Werkzeuge für einen Bewusstseinswandel. Dem Sicherheitsdenken ihrer Eltern stellen die Kommunarden individuelle Freiheit, kollektive, nicht entfremdete Arbeit und ein Leben in Gemeinschaft entgegen. Hierarchiefrei. Der Traum von der Gleichzeitigkeit individueller Autonomie und Gemeinschaft. So they were looking to live in and build an alternative America. Sie wollten in einem anderen Amerika leben und es aufbauen. Ein Amerika jenseits von Politik. Viele 68er waren der Überzeugung, dass in den USA alles schrecklich falsch lief. Das bewiesen der Vietnamkrieg, aber auch Rassismus und fehlende Bürgerrechte. Wie geht man damit um? Die neue Linke wollte die Politik verändern. Sie blieben im politischen Prozess, an den glaubten sie. Viele Leute aus den Kommunen aber sagten, nein, die Politik selbst ist das Problem. Wir müssen anders leben. Und um anders leben zu können, müssen wir einen anderen Ort finden. Also zogen sie aufs Land. Sie bauten geodätische Kuppeln und andere alternative Behausungen. In diesem Raum glaubten sie, autonom sein zu können, mit einer gemeinsamen geistigen Haltung. Indem sie sich von der Politik abwenden, von Regeln und Gesetzen. Einfach nur zusammen cool sein. Aber wie sich herausstellte, ist das ziemlich schrecklich. Es führt zu einer Politik des Coolseins, in der Charisma fast alles ist. So von wegen, hey Mann, du solltest uns das Geld deiner Familie für unsere Kommune geben, sonst bist du uncool. Das Problem dabei ist, dass Coolsein eine ganze Reihe Stereotypen und Normen beinhaltet. Die Kommunen, die ich untersucht habe, waren in Hinblick auf ihre Geschlechterpolitik, was Frauen betrifft, sehr ungemütlich. Ich sah viele Bilder barfüßiger, schwangerer Frauen, die für ihre Männer frisch gebackenes Brot herumschleppten. Es gab auch Rassentrennung. Niemand in den Kommunen, die ich mir angesehen habe, hätte gesagt, Afroamerikaner sind nicht willkommen. Aber viele, die ich interviewt habe, sagten, naja, die sind uncool. Wir wollen helfen, ein planetarisches Bewusstsein zu fördern. Vertrauen in Ökologie und gute Technik. Neben Stuart Brent arbeiten 20 Leute am Whole Earth Katalog mit. Er ist auf Zeitungspapier gedruckt, schwarz auf weiß. Jeder Zentimeter ist genutzt. Sägemühlen, Solarenergie. Gebrauchsanweisungen für das Gerben von Leder stehen neben Angeboten für Meditationskurse und Rechenmaschinen. Eine eklektische Mischung aus Werkzeugen der amerikanischen Pioniere, spirituell ostasiatischen Einflüssen und Hightech. Was unvereinbar scheint, im Whole Earth-Katalog kommt es zusammen. Leser sind aufgerufen, eigene Anregungen und Rezensionen einzusenden. Allmählich entwickelte sich der Whole Earth Catalog zu einer Landkarte, in der nicht nur Produkte verzeichnet sind, sondern auch Gemeinschaften und Kommunen. Eine Art Landkarte, ein wenig wie das Internet. ...1971 erhält der Whole Earth Catalog den National Book Award. Ein Katalog. Da ist er auf über 400 Seiten angewachsen. Fast alles, was einmal aufgenommen wird, bleibt. Ein Overflow an Informationen. Verkaufte Exemplare der Ausgabe von 1971? 1 Million. Es ist das Opus Magnum der Gegenkultur. Es ist der Ausblick auf ein neues, mögliches Amerika. Schon in der ersten Ausgabe des Katalogs empfiehlt eine Leserin ein Buch mit dem Titel »Wir bauen unseren eigenen Computer«. Zur selben Zeit arbeiten in 2 Computerforschungslaboren im kalifornischen Stanford Wissenschaftler an unterschiedlichen Konzepten. Am Labor für Augmented Intelligence, AI, wird über künstliche Intelligenz geforscht, während ein Team am Stanford Research Institute an der Entwicklung interaktiver Kommunikation zwischen Mensch und Maschine arbeitet. In seinem 2005 erschienenen Buch What the Dormouse Said beschreibt John Markov, New York Times-Korrespondent für das Silicon Valley, die Beziehungen zwischen Computerforschern und der Gruppe um den Whole Earth Catalog. It had influence on people like Alan Kay at Xerox Palo Alto Research Center, who walked in with the Whole Earth Catalog and told the librarian to get all the books that were in that issue of the catalog. Leute wie Alan Kay am Xerox Palo Alto Research Center kamen mit einer Ausgabe des Whole Earth Katalogs ins Institut und sagten dem Bibliothekar, er solle alle Bücher anschaffen, die da verzeichnet sind. Der Katalog war ein radikales Statement, wie man veröffentlichen und kommunizieren sollte. Zur selben Zeit, in den 60ern, 70ern, machten viele Leute rund um die San Francisco Bay bei dieser Bewegung mit, wo es um Persönlichkeitserweiterung ging. Und beides lief zusammen. Der Gebrauch von Drogen, diese kollektiven Experimente zur Persönlichkeitserweiterung einerseits und andererseits solche Technologen wie Douglas Engelbart, der die Maus erfunden hat. Engelbart ging es um Technologien zur Erweiterung menschlicher Intelligenz. Er dachte, Computer könnten helfen, effektiver zu lernen und zu forschen. All diese Sachen wirbelten zusammen und daraus entstanden der Personal Computer und das Internet. And out of that came personal computing and out of that came the Internet. Da gab es auch diese winzige, unbekannte Gruppe Langhaariger, die an Computern rumhingen. Sie hatten wenig mit Politik zu tun und nichts mit Drogen. Sie hatten eine viel bessere Droge. Und ihre Welt wurde immer besser. Ohne Drogen, ohne Politik. Und da wurde mir klar, in diese Richtung wird es gehen. Irresistibly drawn to the PDP-1 from their lair in the Tech Model Railroad Club. MIT hackers studied the machine's assets. A large display. Console typewriter. Paper tape reader. And 9 whole kilobytes of computing power. Computer als individuelles Werkzeug gesellschaftlicher Veränderung? Ein individueller, ein personal computer? 1972 schreibt Brand eine Reportage für den Rolling Stone direkt aus den Computerlaboren in Stanford. Der Titel? Space War. Besessenes Leben und symbolischer Tod bei den Computergammlern. Fanatic life and symbolic death among the computer bums, by which I meant hackers mainly. And it was about things going on. Damit meinte ich die Hacker. Es ging um Sachen, die vor allem bei Xerox PARC und hier im AI-Labor in Stanford vor sich gingen. Für mich kam das spät. Als ich 1962 von der Armee zurückkam, nahm ich an einer Führung durch das Rechenzentrum teil. In einem Hinterzimmer, Rechencenter sind immer Hinterzimmer, saßen ein paar Leute um einen Bildschirm und spielten, vollkommen außer sich. Und sie spielten Space War. Das war ein paar Monate, nachdem es von Hackern am MIT entwickelt worden war. Was ich sah, war wie eine Erleuchtung. Etwas wirklich Seltsames und Andersartiges ging vor sich. Und das war schon, bevor das mit den Drogen anfing. Dann gab es noch eine andere Gruppe, meist junge Männer, vielleicht nicht mehr als 500 bis 1000, die eine Ahnung von der Macht dieser Technologie hatten und sie wollten Zugang dazu. Sie verstanden Technologie als Fantasieverstärker. Und daraus entstand in der Folge eine Industrie, die begonnen hatte als Subkultur von Bastler. Lee Felsenstein gehört zu dieser Hobbyisten-Szene. Gemeinsam mit anderen arbeitet er in den 70er Jahren daran, Computer aus den Hinterzimmern und Kellern der Universitäten und Großunternehmen zu holen und ein alternatives Netzwerk einzurichten. Als Informationswaffe, wie er sagt, für einen friedlichen gesellschaftlichen Wandel. Sein Slogan? To change the rules, change the tools. And in 1970 I had reached the conclusion that 1970 kam ich zu dem Schluss, dass die Erfindung, das System, das wir brauchen, um die Gegenkultur zu stärken und die revolutionären Zeiten des Free Speech Movements zurückzuholen, dass das ein Computernetzwerk sein müsste. Ich war damals Hardware-Ingenieur und 1973 konnten wir ein Community Memory System eröffnen. Wir stellten fest, wir brauchten dazu keine alternativen Organisationen. Es konnte direkt mit den Leuten gemacht werden. Das war die Entdeckung. Das Community Memory System ist eine Art digitale Pinnwand. Man kann Anzeigen aufgeben und nach Stichworten suchen. Lesen umsonst, schreiben 25 Cent, steht an dem Holzkasten, der um den Monitor mit Tastatur gebaut ist. Das Gerät ist in einem Schallplattenladen in Berkeley aufgestellt. Ich hatte befürchtet, die Studenten würden im besten Fall misstrauisch sein, schockiert und empört. Aber fast alle strahlten und sagten, das kann ich brauchen. Xerox Alto Workstation. This is a Xerox Alto 2. Zur selben Zeit wird im Forschungslabor von Xerox PARC der erste Personal Computer entwickelt, der Xerox Alto. Doch als er 3 Jahre später auf den Markt kommt, ausgestattet mit Monitor, Tastatur, Festplattengehäuse und Maus, will ihn niemand kaufen. Er ist zu teuer für den Hausgebrauch und für den professionellen Betrieb nicht leistungsstark genug. Xerox fährt die Forschungsgelder zurück und verpasst die Chance, PC-Geschichte zu schreiben. Das tun stattdessen die Hobbyisten. Als sich 1975 der Homebrew Computer Club gründet, ist Lee Felsenstein eines der ersten Mitglieder. Hier treffen sich professionelle Forscher und Amateure, um sich über mögliche Computeranwendungen auszutauschen. Während Visionäre wie Doug Engelbart Computer als dynamisches, intelligenzverstärkendes Instrument betrachten, geht es der Gegenkultur um ein selbstregulierendes Feedback-System. I like to say that we opened the door into cyberspace and discovered that it was hospitable territory. Während die meisten Kommunen bei der Umsetzung ihrer libertären Experimente an der Realität scheitern und sich nach 1-2 Jahren auflösen, entsteht eine neue Frontier, eine Grenzerweiterung, der Cyberspace. Vielleicht fehlten den Kommunaden bisher nur die richtigen Werkzeuge. Wir haben das Tor zum Cyberspace geöffnet und stellten fest, es war ein gastfreundliches Territorium. Gastfreundlicher als die Realität. 1981 wird der ehemalige Gouverneur Kaliforniens, der Republikaner Ronald Reagan, zum 40. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt. Die Zeit der großen Aufbrüche und sozialen Experimente scheint vorbei zu sein. Jedenfalls für die Gegenkultur. Der Whole Earth-Katalog, in seiner ursprünglichen Form bereits 1972 eingestellt, erscheint in den 80er Jahren unter verändertem Namen, mit anderen Schwerpunktthemen. Erst als The Next Whole Earth-Katalog, dann bezeichnenderweise als Whole Earth Software Katalog. Herausgeber ist immer noch Stuart Brand, aber eine Legende ist der Katalog nicht mehr. But in 1984 he and some other folks had a conference to understand what had become of the counterculture, and I've read the transcripts. 1984 organisierten er und einige andere eine Konferenz, um herauszufinden, was aus der Gegenkultur geworden ist. Ich kenne die Mitschriften. Sie waren ziemlich deprimiert. Sie sagten, wir sind gescheitert. Und da zeigte Kevin Kelly, einer seiner Redakteure, Stuart Brand, ein Buch mit dem Titel Hacker. Darin wird das Bild entworfen von 3 Generationen von Computerindividualisten, eben den Hackern. Und Brand sagte, aha, die sollten wir mal auf einer Konferenz zusammenbringen. Ich glaube, Hacker sind die interessantesten und effektivsten Intellektuellen seit den Vätern der amerikanischen Verfassung. Ich kenne keine andere Gruppe, die angetreten ist, um Technologie zu befreien und die damit so erfolgreich war. Gegen das aktive Desinteresse der Großunternehmen. Der Erfolg der Hacker zwang die Großunternehmen, es ihnen nachzumachen und das Individuum ins Zentrum des Informationszeitalters zu stellen. Durch Personal Computer. Damit haben Hacker wahrscheinlich die amerikanische Wirtschaft gerettet. Die stillsten aus der Subkultur der 60er Jahre sind hervorgetreten als die innovativsten und schlagkräftigsten. Und als die, die den Mächtigen am verdächtigsten sind. Ein schöner Heldenmythos. 150 jener Outlaws des neuen Grenzlandes Cyberspace kommen aus ihren Forschungslaboren, Bastelstuben und Clubs, um sich bei Stuart Brands Konferenz im Norden San Franciscos zu treffen. Brillante und idealistische Programmierer, die überzeugt sind, in den Algorithmen von Computern Welten neuer Möglichkeiten entdeckt zu haben. Hacker wurden die neuen Mary Pranksters. Sie waren cool. Und diese Verbindung zwischen dem Coolen der Gegenkultur und der Techie-Szene haben Stuart und das Whole Earth-Netzwerk hergestellt. Für die Organisation der Konferenz hatte Stuart Brands uns IS nutzen lassen, das elektronische Informationssystem vom New Jersey Institute of Technology. Und am Ende überlegten sie, was fangen wir weiter damit an? Sollen wir es laufen lassen? Es wird teuer werden. Und wie machen wir das? So kamen sie auf die Idee für The Well, Whole Earth Electronic Link. Die heldenhafte Saga von The Well, der weltweit einflussreichsten Online-Gemeinschaft. Es ist nicht AOL. So wird die Titelstory des Wired Magazine im Mai 1997 angekündigt. Auf dem Cover vier verwegen aussehende Männer. I'm on the left. And then next to me is Larry Brilliant, Dr. Larry Brilliant. Ich bin links der. Neben mir ist Larry Brilliant, dann Stuart Brand und Cliff Figallo. Die beiden Gründer Larry und Stuart sind in der Mitte. Cliff und ich waren die Manager, diejenigen, die die Arbeit gemacht haben. Managers, the workers, the people who did the work, right. Das Titelbild des Wired Magazine hängt in John Coates Büro in Philo, Nordkalifornien, gleich neben dem Weltraumbild der Erde. John ist Geschäftsführer von KZYX, einem kleinen Community Radio. Nach 15 Jahren Kommunenleben ist er Mitte der 80er Jahre zurück nach Kalifornien gekommen. Er sucht einen Job. Wie viele seiner Generation, die in den 80ern die 30 überschreiten und anfangen, sich Gedanken über ihren Lebensunterhalt zu machen. Viele finden Arbeit in den jungen Computerfirmen rund um San Francisco. Als ich die Farm verließ, hatte ich keine Ahnung von Computern. Für Stuart Brands digitales Gemeinschaftsexperiment sind Johns Kommunenerfahrung wichtiger als Computerkenntnisse. Inzwischen stehen die ersten PCs auf den Schreibtischen. The Well hat am Anfang nur wenige Dutzend Mitglieder. Die meisten sind Selbstständige, Programmierer, die allein von zu Hause aus arbeiten. Am Anfang sind es ein paar Dutzend Netzwerkpioniere, fasziniert von der Alchemie zwischen Mensch und Maschine. Das Büro von The Well befindet sich auf Stuart Brands Hausboot in Sausalito. Man konnte sehen, wer sich eingeloggt hatte, die ganzen Benutzernamen. Normalerweise saß ich da, drückte diese Taste und sah, wer da ist. Eines Nachts starrte ich nur so drauf und dachte nach, und da wurde mir klar, das ist kein Computergeschäft, das ist das Beziehungsgeschäft. Es geht nur um Beziehungen. Und ich dachte, damit kenne ich mich aus. Das ist das, was ich machen muss. Beziehungen zwischen den Menschen stärken, egal wie, egal zu welchem Zweck, ob geschäftlich oder privat. Ich wusste, die Leute würden dabei auch eine neue Dimension von Beziehungen überhaupt entdecken. New dimensions to these relationships at the same time. Jeder kann zu Hause an seinem Computer sitzen und im Cyberspace Informationen mit anderen teilen, zu allen erdenklichen Themen. Ein digitaler Whole Earth Katalog. Oh, The Well was special because it was early and because The Well war etwas Besonderes, weil es am Anfang stand. Und Stuart Brand, der ein Netzwerkunternehmer war, brachte verschiedene Netzwerke zusammen. Leute, die sich für Technologie interessierten, für alternative Lebensstile, für Gemeinschaft und Ökologie. Do-it-yourself, Selbstständigkeit, all diese Bewegungen, die sich nicht unbedingt überschnitten, das ist letztlich die Stärke des Internets. Das beinhaltet schon der Name, Inter. Es verbindet. Es ist eine Verbindung verschiedener Netzwerke. Howard Rheingold, Autor, Soziologe und Redakteur von The Whole Earth Review, ein Magazin, das 1985 bis 2002 dem Whole Earth-Katalog nachfolgt. Aus seinen Erfahrungen mit The Well entsteht 1993 das Buch Virtual Communities – Homesteading on the Electronic Frontier. Mindestens drei weitere Bücher und unzählige Artikel beschäftigen sich mit The Well. Ziemlich viel für ein soziales Netzwerk, das nie mehr als 10.000 Mitglieder zählt. Geholfen hat dabei sicherlich der Gratiszugang für Journalisten, die über das Netzwerk schreiben. Auch die Titelstory im Wired Magazine ist so entstanden. Eine Strategie, die sich durch die Geschichte des Whole Earth-Netzwerks zieht. Beteiligte veröffentlichen journalistische Beiträge über Geschichten, an denen sie selbst mitwirken. Well, it is. Certainly Steve Case got a lot of his ideas for AOL. Natürlich hat Steve Case, der Gründer von American Online, viele Ideen für AOL von The Well und Craig Newmark für seine Craigslist. Die Electronic Frontier Foundation ist auch daraus entstanden. Auch die Hacker-Konferenz, die die Leute zusammenbrachte, die den ersten Macintosh entwickelten, entstand aus The Well. Einige der bekanntesten Technologiejournalisten wie John Markoff von der New York Times, Stephen Levy von The Wired, sie waren am Anfang von The Well dabei. Es war einzigartig, etwas ganz Besonderes. So wie viele andere aus dem Whole-Earth-Netzwerk beginnt Howard Rheingold Mitte der 90er Jahre für das neue Computermagazin Wired zu schreiben. Auf Hochglanzpapier gedruckt holt es die Computertechnologie aus der Nerd-Nische und den Forschungslaboren, versieht sie mit dem nötigen Glamour-Faktor und katapultiert sie direkt in das Bewusstsein der Mainstream-Kultur. Aus Tools, Werkzeugen, werden Gadgets, technische Spielereien. We were saying, this is going to be the big story, but at that time it was not the big story, it was... Wir sagten, das wird die nächste große Geschichte. Aber damals war es noch keine. Sie wurde als sehr randständig betrachtet, sehr nerdy, abwegig, nicht zentral. Und deswegen wollten Werbekunden keine Anzeigen schalten. Die Innovation von Wired war, die Technologie cool zu machen, die Techno-Sachen in die kulturelle Mitte zu tragen. Kevin Kelly ist Mitherausgeber des Wired Magazine. Seine Kritiker bezeichnen es als Zentralorgan der kalifornischen Ideologie, in seinem unbedingten Glauben an die Informationstechnologie und ihre emanzipatorischen Kräfte. For folks of a countercultural orientation who are also familiar with cybernetics. Für Leute, die sich an der Gegenkultur orientieren und die sich mit Kybernetik auskennen, war die ganze Welt im Grunde ein System aus vielen Systemen. Betrachtet man Computer, dann lassen sie systematisch Informationen um die Welt zirkulieren. Dieser Kreislauf ähnelt sehr dem System des Geldes, der ökonomischen Substanz, aber auch dem System von Energie und Lebenskraft, die durch die organische Welt zu fließen scheinen. In Begriffen der Gegenkultur ist das alles ein großes System. Und das ist ein Gedanke, der anscheinend durch das LSD aufkam und der auch den Blick geöffnet hat. In den 80er und 90er Jahren nimmt es dann eine neue Wendung. Plötzlich legitimiert man damit wirtschaftliche Handlungsweisen, als seien sie immer natürlich gewesen. Plötzlich ist man sehr nah am Sozialdarwinismus. Und das ist eine sehr beängstigende Aussicht. Was bis in die 90er Jahre Spielwiese für Wissenschaftler, Computerpioniere und Idealisten ist, löst mit der Entstehung des World Wide Web einen neuen Goldrausch aus. Verfechter einer neoliberalen Wirtschaftsideologie wie der Republikaner Newt Gingrich schreiben im Wired. Libertäre, Marktliberale und Vertreter einer ausschließlich gewinnorientierten Computerindustrie vereint in der Hoffnung auf eine digitale Revolution. Auf eine bessere Welt? That's not what Wired was about, was about having the conversation. So Wired was two things, was darum ging es nicht bei Wired. Es ging um Austausch. Wired war zweierlei. Es versuchte, Stars zu schaffen und Diskussionen anzuregen und Neues vorzustellen, aber eben auch selbst eine Neuigkeit zu sein. Vieles, was publiziert wurde, war nicht unbedingt etwas, woran geglaubt wurde, sondern es waren Dinge, von denen man gehört haben sollte. Und was die Hoffnung betrifft, es gab den Glauben, dass Technologie eine bessere Welt schaffen könnte. Aber jeder hatte eine andere Vorstellung davon. Es gab die Gegenkultur, die Hippies, für die besser, gerechter bedeutete. Für andere wie mich bedeutete es mehr Auswahl und mehr Möglichkeiten. Ende der 80er Jahre zählt Stuart Brand zu den Mitbegründern des Global Business Network, das Zukunftsszenarios entwirft für globale Konzerne wie AT&T, Shell oder Vattenfall. Big Business und Gegenkultur schließen sich nicht aus. Im Gegenteil. Ökonomischer Erfolg zeigt in den USA, wenn nicht Gottgefälligkeit, dann wenigstens die Bestätigung, auf dem richtigen Weg zu sein. Stuart Brand gehört heute zu einer ökologischen Bewegung, die auf technologische Lösungen setzt. Dazu gehört die Wiederzüchtung ausgestorbener Tierarten ebenso wie dezentrale Atomkraftwerke. Persönliche Atomkraftwerke gewissermaßen. Kalifornien ist der Ort mit dem geringsten Widerstand gegenüber neuen Ideen. Da herrscht Optimismus. Und da herrscht die Ansicht, dass die richtige Reaktion auf ein technologisches Problem die Entwicklung besserer Technologie ist. Also nicht weniger, sondern bessere. Während meiner Recherche gibt es Augenblicke, in denen mich eine Sehnsucht nach kalifornischem Pragmatismus, Optimismus und Glauben packt. Dann folgt ein Moment der Klarheit und der Erkenntnis, dass die Hippie-Bewegung und ihre Utopien gescheitert sind. Erst in der Realität, dann im Cyberspace. Sie sind nicht nur gescheitert, sondern scheinen sich in ihr Gegenteil verkehrt zu haben. Noch nie wussten Staaten und Internetkonzerne so viel über ihre Bürger und ihre Nutzer wie heute. Und ich, als Nutzerin, bin selbst zum Produkt geworden. Die großartige Idee vom Internet als Werkzeug der Befreiung hält uns davon ab, die Unterschiede zu erkennen und die unterschiedlichen Möglichkeiten, damit umzugehen. Die Leute, die mit Stuart Brands Whole Earth-Netzwerk verbunden sind, haben gute Arbeit geleistet, indem sie das Aufkommen von Computern mit bestimmten Vorstellungen verbunden haben. Individuelle Zufriedenheit, Freiheit, antibürokratischer Lebensstil, den viele von uns geteilt haben, auch bevor es das Internet gab. Die Gegenkultur fügte eine Reihe von Methoden, eine Reihe von Ideen hinzu, was Freiheit sein könnte. Und wenn Maschinen uns das ermöglichen, dann sollten wir es damit versuchen. Jetzt lernen wir, sie bringen uns nicht wirklich Freiheit. Ob ich glaube, dass der Cyberspace ein gemeinsames Bewusstsein schafft? Nein. Das ist ein Mythos, den wir von den 68ern haben. Und der Mythos erschwert uns, zu tun, was zu tun ist, Gesetze und Regulierungen zu schaffen und nachzudenken, wer es benutzt und wer profitiert. Wir sind wie Götter und wir können genauso gut werden. Die Hippies und der Cyberspace. Ein Feature von Martina Groß. Mit Klaus Hämmerle, Volker Riesch, Elmar Roloff, Michael Stiller und Anja Herden. Ton und Technik Martin Vögele und Claudia Peike. Regie Iris Drögekamp. Redaktion Walter Filz. Produktion Südwestrundfunk mit dem Deutschlandfunk 2014.